wird seine Intensität garantiert besser. Idioma francés por onda corta, frecuencia modulada e internet. Dezember 1818 erstmals gesungen. Zweistimmig. Ein Seitenspiel. Das geschieht in der alten Schifferkirche St. Nikola im österreichischen Oberndorf bei Salzburg. Neben dem Gotteshaus rauscht die Salzach. Und drinnen leuchten Kerzen. Strohsterne schweben am Tannenzweigen. Während der Christmette treten der katholische Pfarrer Josef Mohr und Lehrer Franz Xaver Gruber vor die Gemeinde. Da die Orgel nicht gespielt werden kann, begleitet einer der beiden den Vortrag mit der Gitarre. Sollen die Strophen von der stillen Nacht eine besondere Rolle spielen. Und zwar im Original Wortlaut, 6 an der Zahl. Wir wollen Ihnen von berührender Freude singen und sie weitererzählen. So, wie es die Engel auf den Feldern in der ersten Weihnacht getan haben. Christ ist geboren. Ich wünsche Ihnen eine stille und heilige Nacht. Thank you. freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Hochherziger Gott, wir ersehnen dein Kommen. Wir sind müde geworden unter der lastenden Enge, in die wir geraten sind. Du kommst und willst bei uns wohnen, in unserem getriebenen, schal gewordenen Dasein. Gott, du Grund aller Freude, in der Geburt Jesu hast du einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, der uns verwandelt, erfrischt, erneuert. In der aufstrahlenden Freude ehren wir dich. Amen. Lasst uns gemeinsam das Lied »Es ist ein Ros entsprungen« singen. Es steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 30. Wir singen die Strophen 1 bis 3. Evangelisten Matthäus. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, von Josef verzeugt war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war, von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht,

vergewissern wir uns des Geistes, aus dem wir leben. Das Unsichtbare und Tiefste wird ins Licht geholt, zur Klarheit und in die Erfahrung unserer Sinne gebracht. Dieser Abend ist eine Feier des Geistes, aus dem wir leben. Wenn wir Stille Nacht, Heilige Nacht singen, entzündet es in mir eine Stimmung, in der ich aufatmen kann an einem geistigen Ort. Als der 24-jährige Hilfspriester Josef Mohr 1816 das Gedicht zur stillen und heiligen Nacht schrieb, waren es nicht die guten Umstände im Salzburger Land, die ihn in eine schöpferische Stimmung versetzten. Die himmlische Ruhe war eher eine Sehnsucht als eine gesättigte Erfahrung. Zum Weihnachtsfest 1818 in Oberndorf an der Salzach holte er es wieder hervor. Der Hilfspriester Mohr und der Kantor Franz Xaver Gruber waren in einer schwierigen Lage. Sie wollten dieser Gemeinde ein festliches Weihnachten bereiten. Aber leider, die Orgel konnte nicht gespielt werden. Sie war defekt und musste stumm bleiben. Der Priester Mohr hatte eine Idee. Er holte sein zwei Jahre zuvor verfasstes Gedicht hervor, übergab es dem Kantor Gruber, damit er eine Melodie dazu erfinde. Dann könne es doch noch in den Herzen Weihnachten werden, sagte er. Gruber machte sich an die Arbeit. Viel Zeit hatte er nicht. Die Melodie, die ihm eingefallen war, sangen die beiden zur Gitarre nach der Christmette in der Kirche St. Nikola von der stillen und heiligen Nacht zum ersten Mal. Dabei war es so, als ob alle die so bekannte Weihnachtsgeschichte neu hörten und sie ihnen inniger und berührender erschloss in diesem Lied. Die freudige Unterbrechung der trostlosen Erwartung für diese heilige Nacht in Oberndorf war so schön, dass sie nicht wieder vergessen werden sollte. Im Rückblick staunen wir über die verschlungenen Wege, die das Lied bis zu uns genommen hat. Es ist eigenartig. Niemand wünscht sich die Erfahrung eines Mangels. Dennoch entstehen die guten Ideen und die schöpferischen Hervorbringungen sehr oft, um einen quälenden Mangel auszugleichen und zu überwinden. So jedenfalls war es vor 200 Jahren in Oberndorf, als der Pfarrer Mohr seine Gemeinde nicht ohne festliche Musik hatte nach Hause gehen lassen wollen. Wir kennen meistens nur die drei Strophen des Liedes, die im Gesangbuch abgedruckt sind, aber der komplette Inhalt erschließt sich in den sechs Strophen, die wir heute Abend alle in der originalen Fassung singen werden. An einigen Stellen weicht sie von der Fassung im evangelischen Gesangbuch ab. erinnere mich noch gut an einige Weihnachtsfeste in den 70er und 80er Jahren. Damals stritten wir heftig, ob Stille Nacht, Heilige Nacht am Heiligabend gesungen werden dürfe. Wegen seiner Innigkeit und emotionalen Überzeugungskraft wurde es von uns Jugendlichen verdächtig. Weihnachten sollte nicht innig, sondern politisch sein. Innige Emotionalität wurde des Klischees verdächtig. Das Lied hat sich dann aber überzeugender als unsere Kritik daran erwiesen. Und bei genauerer Betrachtung zeigt es eigentlich eine ungewöhnliche Haltung, eine Haltung, die von der gewöhnlichen Ordnung abweicht. Und das passt zur Weihnachtsgeschichte der Bibel. Sie konfrontiert unsere moralischen Vorstellungen mit einer anderen Logik. Die Facetten dieser Erzählung wollen unsere alten Denkmuster aufbrechen, heilsam unterbrechen. Beginnen wir mit Josef. Im Text des Liedes werden Maria und Josef nicht namentlich erwähnt. Sie sind als das traute heilige Paar präsent. Aber wir haben es vorhin in der ersten Lesung der Weihnachtsgeschichte gehört. Wir wissen von der heiklen Zäsur in der Vorgeschichte. Josef wollte seine Frau Maria angesichts ihrer geheimnisvollen Schwangerschaft verlassen. Dann kam ein unerwarteter Traum dazwischen, der Josef aufwachen ließ. Es ist anders, als du denkst. Deine Eifersucht und dein Misstrauen sind fehl am Platz. Bleib bei Maria. Er hatte den Eindruck, es sei die Stimme eines Engels gewesen. Wie gut kenne ich den fatalen Zusammenhang. Argwohn, der in mir aufsteigt, bringt neues Misstrauen hervor. Aus Abgrenzung wächst Feindschaft. Unsere Gefühle machen uns lebendig, aber sie allein bringen kein gedeihliches Zusammenleben hervor. Wie gut, dann einen Traum zu haben oder eine Inspiration zu bekommen, die unser Denken und Fühlen unterbrechen. Erinnern wir uns an den Pfarrer Josef Mohr in Oberndorf. So traurig es damals war, die Orgel war nicht nur bis zum Weihnachtsfest zu reparieren, aber er folgte einer Intuition. Lass dir etwas anderes einfallen. Halte dich offen für eine Überraschung. Eine Überraschung der Gnade wurde es. Obwohl die Sorge die Gedanken und das Fühlen schon eng gemacht hatte. Mag sein, dass solche Überraschungen nicht ohne Erschrecken gehen. Nicht umsonst bekommen wohl alle an Weihnachtsgeschehen Beteiligten den Ruf der Engel zu hören, fürchte dich nicht. Erst danach kommt die Botschaft der gnadenvollen Unterbrechung. Auch die Hirten sind erschrocken, als sie von den Schafen weg zum Licht der Krippe gerufen werden. Maria hat erfahren, dass es nur über das Erschrecken geht. Es führt kein geradliniger Weg von dem einfachen jungen Mädchen zu dieser außergewöhnlichen Schwangerschaft. Und Josef war vorher auch nicht einer, der Misstrauen, Eifersucht und Argwohn leicht überwinden konnte. Nur so werden die alten Denkmuster aufgebrochen und heilsam unterbrochen. Thank you. stille Nacht das Lied entfaltet in schlichter Innigkeit die Geschichte von der Geburt des Gottessohnes in allen 6 Strophen. In seiner Schlichtheit erschließt es doch einen weiten Horizont. Die heilige Nacht offenbart gegen allen Augenschein der ganzen Welt Gottes reiche und bereichernde Gnade. Wie kam es eigentlich, dass Josef Mohr Weihnachten so viel zutraute? Lag ein gutes, erfolgreiches Jahr hinter ihm, das ihn zuversichtlich gemacht? So viel wir wissen, war das Gegenteil der Fall. Bis 1815 hatte Napoleon halb Europa in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt und die politischen Ordnungen verändert. Hinzu kam ein ungeheurer Vulkanausbruch, der sich auf einer indonesischen Insel ereignet hatte. Es war die bis dahin größte Eruption, die je gemessen wurde. Ein halbes Jahr später erreichte in Folge ein Ascheschleier Europa. In der Folge sanken die Temperaturen hier drastisch und brachten besorgniserregend schlechte Ernten hervor. Merkwürdigerweise aber sah Josef Mohr die Welt nicht vom Ascheregen umfangen, sondern von väterlicher Liebe und brüderlicher Huld umschlossen. Das ist die Kraft des Weihnachtsfestes. In welchem Mangel, in welchem Elend ein Mensch sein mag, von der Krippe der Geburt Christi leuchtet ein anderes Licht uns entgegen. Wenn wir in Not geraten, glauben wir leicht, Gott sei nicht bei uns, er hat sich verschlossen und abgewandt. Das Christusfest ist der Wendepunkt. Eine Veränderung in Gott hat sich gezeigt und wir können in Folge neu über uns selber denken. In seiner schönen Erzählweise geht das Lied Stille Nacht noch weiter und drückt es so aus. Lange schon uns bedacht, als der Herr vom Grimme befreit, in der Väter urgrauer Zeit aller Welt Schonung verhieß. Gott selber hat sich vom Grimm befreit, dieser dunklen, wütenden Emotion, ein starkes Bild und ein lautmalerisches Wort. Wir sehen im Grimm gleichsam die versperrten Gesichtszüge. Gott macht sich frei davon, indem er Mensch wird. Den Widersprüchen und Hässlichkeiten unserer Existenz setzt er sich aus. Die Selbstunterbrechung Gottes, die heilsame Zäsur, die er setzt, ist seine Befreiung vom Grimm. Gewandelt zeigt er den Menschen ein Antlitz der Gnadenfülle. So leuchtet es uns aus dem Stall und der Krippe entgegen, durch die Geburt von Jesus Christus, in der stillen, heiligen Nacht. Fürchtet euch nicht vor dieser Unterbrechung der Gnade. uns beten. In der Stille der heiligen Nacht singen und beten wir mit allen Menschen, die deine Geburt, Herr unser Gott, dein zur Erde kommen feiern. Du erscheinst denen, die in Finsternis und im Todesschatten sind, denen es eng ist ums Herz, die sich sehnen nach deiner Großherzigkeit. In der Erfahrung unseres Mangels rufen wir dich an und geben dir die Ehre. Sind heute eins geworden, da Christus geboren ward. Denn heute kam Gott hernieder auf die Erde und der Mensch stieg auf zum Himmel. Heute wird er von Natur aus Unsichtbare um des Menschen willen im Fleische erschaut. So lasst uns dieses Lob ihm darbringen und lasst uns also rufen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Denn deine Ankunft hat ihn uns beschert. Du, unser Erlöser, Ehre sei dir. Bitten wir dich um Frieden auf Erden, um Frieden für die ganze Schöpfung, die ächzt und seufzt unter unserem Zugriff, um Frieden für alle Völker und Staaten, um Frieden auf dieser Erde. Du reicher und ewiger Gott, dir glauben wir, dass die Freude uns ganz erfassen kann und unsere Lebendigkeit aus durchströmt und wir für die, mit denen wir lieben, genießbare Menschen werden. Mit erhobenem Herzen geben wir dir die Ehre.

und schenke dir Frieden. Amen. Kritisierte Papst Franziskus bei der traditionellen Christmette an Heiligabend die menschliche Gier nach Konsum und rief zum Teilen mit den Armen auf. In Deutschland riefen Bischöfe zu Frieden und Zuversicht auf und wandten sich gegen Abschottung, einen Missbrauch von Religion und zu viel Konsum. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Marx, sagte, die Weihnachtsbotschaft bringe Licht und Aufklärung. Angesichts dieser Botschaft könne man keine fundamentalistische Religion aufbauen. Auch das Christentum müsse sich Selbstkritik stellen. Der braunschweigische Landesbischof Mainz sagte, es gebe angesichts der Zunahme menschenfeindlicher Parolen und der Hetze gegen Minderheiten viel Grund, sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit erhalten blieben. Kabul. Bei einem Angriff auf ein Regierungsgebäude in der afghanischen Hauptstadt haben Attentäter mindestens 28 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Zudem wurden, nach Behördenangaben, drei der Angreifer erschossen. Begonnen hatten die Kämpfe am Nachmittag mit einem Selbstmordanschlag, bei dem sich ein Attentäter in einem Auto vor dem Bauministerium in die Luft sprengte. Danach stürmten Angreifer nahegelegene Behördengebäude, nahmen Beamte als Geiseln und lieferten sich stundenlange Feuergefechte mit Soldaten. Laut afghanischem Innenministerium ist die Lage inzwischen unter Kontrolle. Bei den meisten Toten handele es sich um Behördenmitarbeiter, auch ein Polizist sei darunter. Wer hinter dem Anschlag steckte, ist bislang unklar. Es bekannte sich vorerst niemand dazu. Jakarta. Zwei Tage nach dem Tsunami in Indonesien ist die Zahl der Toten nochmals gestiegen. Nach Angaben der Behörden kamen 373 Menschen ums Leben. Etwa 1500 wurden verletzt. 130 werden noch vermisst. Zudem wurden nahezu 12.000 Menschen obdachlos. Für die Suche nach weiteren Opfern und Überlebenden des Tsunamis schickte die Regierung tausende Soldaten und Polizisten in die Katastrophengebiete auf den Inseln Java und Sumatra. Hilfsorganisationen versorgen die Betroffenen mit Lebensmitteln, Decken und Medikamenten. Die Flutwarnungen bleiben vorerst bestehen. Washington. Nordkorea soll wegen des Todes des amerikanischen Studenten Otto Warmbier mehr als 500 Millionen Dollar an dessen Familie zahlen. Das entschied ein US-Bundesgericht in Washington. Nordkorea sei verantwortlich für die Folter, Geiselnahme und Tötung des jungen Mannes, sowie für die Verletzungen, die Warmbiers Familie dadurch erlitten habe, hieß es zur Begründung. Anfang 2016 war der damals 21-Jährige nach einer Gruppenreise in dem Land bei der Ausreise festgenommen und wegen feindlicher Handlungen gegen den Staat zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Wenige Tage nach seiner Rückkehr in die USA am Juni 2017 starb er. Er hatte damals bereits 15 Monate im Koma gelegen. Washington. US-Präsident Trump hat die Notenbank Federal Reserve erneut scharf angegriffen. Der US-Präsident schrieb auf Twitter, die Fed sei das einzige Problem, das die amerikanische Wirtschaft habe. Die Währungshüter hätten kein Gespür für den Markt. Trump hatte die Notenbank und den von ihm selbst nominierten Fed-Chef Powell wegen des Zinserhöhungskurses in den vergangenen Monaten immer wieder massiv kritisiert. Bei dem für einen US-Präsidenten unüblichen Verhalten gegenüber der unabhängigen Notenbank bezeichnete er die Fed unter anderem als verrückt, lächerlich und töricht. Zuletzt dementierte Finanzminister Mnuchin Medienberichte, wonach Trump im privaten Kreis sogar die Möglichkeit einer Entlassung Powells diskutiert habe. Trotz dieser Beschwichtigungsversuche befand sich der US-Leitindex Dow Jones heute den vierten Handelstag nacheinander auf dem Weg nach unten. Das Wetter. Es ist verbreitet dicht bewölkt und stellenweise regnet es leicht. Tiefstwerte 5 bis 0 Grad und im Oberharz bis minus 2 Grad. Morgen viele Wolken, nach Westen und Norden hin auch etwas Sonne, meist trocken bei 4 bis 8 Grad. Das waren die Nachrichten. Gruß an Bord, auch im Zitronenspeicher leer heute an Heiligabend. Ohne Norddeich Radio eigentlich gar keinen Gruß an Bord. Und wir haben Vertreter heute hier, die damals schon gewirkt haben, als Jessica und ich noch gar nicht geboren waren. Das stimmt allerdings. Über 90 Jahre lang nämlich war Norddeich Radio der Seefunksender, der Brücke in die Heimat, kann man sagen. Über Tausende von Seemeilen wirklich zu empfangen und auch zu erreichen auf der ganzen Welt. Und fast auf den Tag genau sind das 20 Jahre jetzt in diesem Jahr, dass Norddeutsch Radio abgeschaltet worden ist. Seit knapp 3 Jahren gibt es in der Stadt Norden in den ehemaligen Räumen des Seefunksenders ein Museum. Und vom Verein Museum Norddeutsch Radio, da sind jetzt bei uns Wolfgang Hähleriedel, Hans-Jörg Fuß und Fritz Seiter. Schönen guten Abend, die Herren. Ich würde mal so einen Mann in die Runde. Moin. Sie alle waren ja damals bei Norddeutsch Radio im Funkteam. Herr Hellriegel, Herr Post, und bevor Sie beide zu Norddeutsch Radio gegangen sind, sind Sie selbst zur B gefahren. Das heißt, Sie können natürlich auch aus eigener Erfahrung so ein bisschen erzählen, was für einen Stellenwert Norddeutsch Radio damals denn eigentlich hatte für die Seeleute, ne, Herr Hellriegel? Ja, Norddeutsch Radio war ja für uns als Seeleute die einzigste Verbindung überhaupt mit der Heimat zu kommunizieren und umgekehrt auch. Wir haben Leute hier gehört, mal eben mit WhatsApp oder E-Mail, das war ja damals überhaupt gar nicht möglich. Wir mussten für teures Geld, das muss man so sagen, Telegramme schicken oder auch für noch teures Geld noch Gespräche führen. Wenn man überlegt, ein Kurzwellengespräch kostete damals 3 Minuten 27 Mark. Jede weitere Minute 9 Mark. Das war eine ganze Menge Geld. Da hat man sich ganz, ganz kurz gefasst und eher Briefe geschrieben, die dann aber auch viele, viele Wochen unterwegs waren, um nach Hause zu kommen. Also Norddeutsch Radio hatte den ganz großen Stellenwert. Das war ja eine, ich will Ihnen sagen, das war die soziale Heimat. Und richtig bekannt geworden ist Norddeutsch Radio dann ja tatsächlich auch mit der Sendung Gruß am Dorf. Und ich glaube, Sie haben zum Teil schon jeweils im Sommer Grüße und Anfragen bekommen von Familien, die eben gerne bei Gruß am Dorf dabei sein wollten. Herr Kuss, wie war das? Für viele war es, sagen wir mal, die einzige Möglichkeit, mit ihren Angehörigen zu sprechen. Ich selber habe oft Gespräche vermittelt von den Angehörigen zum Norddeutschen Rundfunk. Wir waren ja Mittler. Und selbst der Kapitän an Bord kam zu mir damals, als ich als Funkoffizier fuhr, sagte, Herr Kunst, wollen wir mal mit dem Norddeutschen Rundfunk sprechen? Sagte ich, wir können es probieren, aber ich kann es nicht versprechen. Aber es klappt dann doch so nicht. Aber man muss ja wirklich noch mal sagen, die Sie als Funker da im Dienst waren, zum Beispiel bei den Morsefunkern, das ist ja wirklich ein ganz zum Teil auch anstrengendes Handwerk. Ne? Wie war das denn für Sie, wenn Sie da an Bord auch waren und Dienst hatten und da ja wirklich alles auf dem Ohr hatten und weitergeben mussten? Wir haben noch bis 1997 wurde bei der Telekom noch Nachrichten auf Morsezeichen übermittelt. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen im Zeitalter des E-Mails und der WhatsApp. Aber zu Weihnachten war bei Norddeutsch Radio natürlich die Hauptkampfzeit. Wir hatten Urlaubssperre vom 1. Dezember an und täglich kamen die Telegramme waschkurbelweise an. Jetzt ist ja Norddeutsch Radio seit knapp 20 Jahren abgeschaltet und der allerletzte Funkspruch, also wirklich das letzte, was jemals bei Norddeutsch Radio über den Sender gegangen ist, Herr Hellriegel, der kam tatsächlich von Ihnen am 31.12.1998 und Sie haben ja schon gesagt, Sie wissen auch immer noch genau, wie Sie geendet haben. Ja, also der letzte Satz, und der ging dann auch richtig schon so ein bisschen auf die Tränensäcke, der war dann, we will say goodbye, goodbye now, goodbye forever, over and out. And David played in a place symbol that you don't really care for. You're too young. Well, it was, I think, or the best. Ja, beim Thema Nordreich haben ganz viele von Ihnen natürlich persönliche Erinnerungen an diese großartige, wunderbare Einrichtung, die eben auch dazu beigetragen hat, dass viele, viele Menschen über viele, viele tausend Kilometer immer wieder verbunden waren. Einer, der natürlich auch persönliche Erinnerungen hat und haben muss, auch in seiner Funktion, ist Alfred Hartmann. Er ist der Präsident der Deutschen Räder. Schönen guten Abend, Herr Hartmann. Ja, guten Abend. Ja, aber was haben Sie denn für Erinnerungen an diese Zeit? Haben Sie selber damals über Nordreich Radio auch Grüße bekommen, als Sie an Bord waren? Ja, Nordreich Radio war ja für uns die Verbindungsstelle. Als junger Kapitän kann ich mich erinnern. Ich hatte schon einmal den Bart und im Suezkanal hatte ich mir mal den Bart abgenommen, mein Foto nach Hause geschickt und ein paar Tage später, ich war auf dem Weg von Europa nach zum Persischen oder Arabischen Golf. Da habe ich dann über Nordreich Radio versucht, meine Frau anzurufen. Meine Tochter kam ans Telefon, die war damals vielleicht 6 Jahre alt. Sie hat das auch gedenkgetrieben in Nordreich Radio, die meldet sich ja zuerst. Die ganze Welt konnte übrigens mithören. Das war ja auch sehr spannend. Und dann sagte sie, Papa, hast du deinen Bart schon wieder wachsen lassen? Ich sagte, nein. Dann sagten sie, Mama und ich haben gesagt, wenn du den Bart nicht wachsen lässt, dann musst du gar nicht wiederkommen. Aufgelegt, Schluss. Gespräch war beendet. Gerade gehört ein solches Gespräch, was das in 27 D-Mark zu der Zeit. Man fragte dann immer an, wie viel Minuten man gesprochen hat. Und da war eine Dame bei Nordrhein Radio und sagte, also das Gespräch hat überhaupt nicht stattgefunden. Streichen Sie. Ich habe nicht bezahlen müssen. Also das war auch Nordrhein Radio. Aber die mahnenden Worte Ihrer Tochter, damals 6 Jahre, haben ja gefruchtet. Sie haben mittlerweile wieder einen Bart, weil Sie so viel zu tun haben, weil Sie sich zum Rasieren kommen oder weil Sie wirklich schön finden. Also seitdem habe ich den Bart nie wieder abgenommen. Und es sind immer noch ganz, ganz viele Schiffe für die Reederei Hartmann unterwegs. Und ich glaube, Anke Borkert, Ihre Sprecherin, die möchte jetzt mal alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle, die unterwegs sind, auf den Weltmeeren grüßen. Ja, hallo, guten Abend, liebe Hartmann-Crew. Im Namen der Reederei Hartmann möchte ich Sie ganz, ganz herzlich grüßen aus Leer. Wir hoffen sehr, dass Sie ein wunderschönes Fest haben an Bord, dass Sie was Gutes zu essen haben. Und obwohl Sie weit weg von Ihren Lieben sind, dass es ein guter Abend wird. Wir möchten uns bedanken für die Arbeit, die Sie dieses Jahr geleistet haben. Wir wünschen frohe Weihnachten und natürlich ein ganz tolles Jahr 2019 und sichere Heimkehr. Dankeschön. Und Ihnen natürlich allen frohe Weihnachten, nicht nur den Seeleuten der Reederei Hartmann. Wir dürfen jetzt noch mal ein bisschen tanzen und zwar irgendwie um den Tannenbaum herum. Rocking around the Christmas tree mit Anne für Schock. Wir schicken bei Gruß an Bord heute wieder ganz besonders viele Grüße raus an alle diejenigen, die Weihnachten nicht zu Hause verbringen können mit ihren Liebsten und nicht an den Weihnachtsbaum rocken können oder auf dem Sofa vielleicht, sondern unterwegs sind auf den Forschungsschiffen, auf den Containerschiffen, auf den Weltmeeren. Und es ist ja nicht nur die pure Entfernung, die da trennt und die man irgendwie überbrücken muss, sondern zum Teil auch die Zeitverschiebung. Ja, 7 Stunden zum Beispiel ist man uns in Singapur voraus, 12 Stunden sogar auf den Fidschi-Inseln, also da hört man unsere Sendung quasi schon am ersten Weihnachtsfeiertag morgen. Und nicht ganz so groß ist der Zeitunterschied nach Uruguay. 4 Stunden sind wir da zum Beispiel der Hauptstadt Montevideo voraus. Und dort im Yachthafen erreiche ich jetzt Jorge de Llena. Hallo nach Uruguay. Hallo, guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Ja, das ist eine Zeitverschiebung. ziemlich kompliziert. Das stimmt. Herr Diener, eigentlich sind Sie ja von Berufs wegen auf einer Milchfarm tätig. Also der Seefahrt ganz unverdächtig erstmal, aber seit vielen, vielen Jahren engagieren Sie sich ehrenamtlich im Segelverein Transozean, aber auch bei der uruguayischen Seenotrettungsgesellschaft und auch bei der International Rescue Federation. Woher kommt denn Ihr Bezug und Ihre Liebe zur Seefahrt? Also Landwirtschaft und Seefahrt sind ziemlich ähnlich. Man liebt diese weiten Weiten und Menschenlosigkeit und man ist in verschiedenen Arten und Weisen ziemlich frei. Das ist das Schönste. Also tatsächlich eine Verbindung zur Seefahrt, eben auch über diese Weite. Und wir können uns so wunderbar auf Deutsch unterhalten, weil Ihre Mutter Deutschen war. Und Sie haben ja auch immer noch gute Kontakte nach Deutschland, auch zur DGZRS, also zur Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüche. Wie arbeiten Sie denn eigentlich da zusammen? Glücklicherweise sind die Deutsche Rettungsgesellschaft kleineren Rettungsorganisationen mit Rat und mit Rat. Und wir haben öfters Schiffe bekommen und jetzt hat die uruguayische Marine zwei Kreuzer, Seenotrettungskreuzer bekommen, also von der Deutschen Rettungsgesellschaft gekauft. Und jetzt sind unsere Gewässer 24 Grad vor einem Jahr. Und Sie haben da ja tatsächlich auch dabei mitgeholfen. Sie sagen es gerade, zwei ehemalige deutsche Rettungskreuzer, die Ex-Hermann Helms und die Ex-Lorna, die sind nach Uruguay jetzt gekommen, schon vor einigen Wochen. Haben Sie schon was gehört? Sind die gut angekommen? Sind die schon im Einsatz womöglich? Ja, sie sind schon im Einsatz. Carla hat jetzt die Crew von der Deutschen Rettungsgesellschaft nach Uruguay, um in der Marine zu trainieren. Da ist auch ein bisschen mit der Sprache geholfen. Und sie sind jetzt in zwei verschiedenen Strukturen tätig und ich bin sicher, dass sie hier helfen werden. Und Herr Diener, Sie sind ja im Yachthafen in Montevideo, was unter anderem für die Segler aus aller Welt dastehen, denen mit Rat und Tat zur Seite. Haben die eigentlich so zu Weihnachten auch besondere Nöte und Sorgen oder Wünsche oder ist das gar nicht so anders als jetzt in der übrigen Zeit des Jahres? Das ist nicht anders als in der übrigen Zeit. Normalerweise brauchen die Segler Sachen oder ein Mechanisch oder einen Schreiner. Wir haben viele verschiedene Fälle hier gehabt. Aber normalerweise, wie alle Menschen in der Welt, suchen die einen ruhigen Ort, um zu Weihnachten zu bleiben. Was gehört denn in Uruguay so ganz typisch zum Weihnachtsfest und jetzt über die Feiertage dazu? Außer Schnee, normalerweise haben wir hier um die 28 bis 32 Grad Temperatur um den 24. Dezember, ist es ziemlich unnötig. Also wir haben alle einen Tannenbaum, wir haben auch Lametta und solche Sachen, einen Tannenbaum und man bekommt auch Geschenke am 24. Dezember, viele Familien, einige am 6. Januar. Also man feiert auch mit seinen Familie, mit Freunden, ziemlich viel Feuerwerk zur Mitternacht. Mhm. Das ist was ganz anderes. Und die Zeiten sind normalerweise etwas später in Deutschland. Das ist sicher. Jorge Diener, ganz herzlichen Dank. Toll, dass wir miteinander sprechen konnten über so viele Seemeilen hinweg. Ganz fröhliche Weihnachten nach Uruguay. Vielen Dank, frohe Weihnachten für Sie und für alle Segler, die hier auf der Insel sind. Also ich wünsche euch allen eine Handbreitverteilung von Kiel und immer wenig zu Nachten. Ich möchte noch mal jemanden grüßen, der ist unterwegs, interessanterweise mit einem Schiff, das vorhin schon erwähnt worden ist, mit der Lore Pram. Wen grüßen wir denn da? Ja, wir grüßen Thomas Martens, also Tommy. Der ist auf dem Schiff schon seit einiger Zeit. Ich grüße dich von ganz, ganz vielen Leuten, also ich bin ganz großen Sack mit sich mit. Ich grüße dich von allen Freunden, die ich getroffen habe in der hiesigen Kneipenszene. Wir kennen uns nämlich aus der Kneipe, der Tommy und ich. Alle wünschen dir eine wunderschöne Weihnacht. Lecker Essen hatten wir schon ein paar Mal, aber wir wünschen dir auf jeden Fall Rotkohl und Rouladen. Und wir wünschen dir, dass du dann eine gute Zeit hast und wir freuen uns alle darauf, dass du im Februar wieder bei uns bist. Und haben auch einige E-Mails erreicht von Menschen, die heute auch nicht hier sein können, aber dennoch gerne grüßen wollten. Und Hannes Bernd und Heino Schäfer samt Familien, die wollen grüßen und haben uns geschrieben, Liebe Fahrungsleute unter der HS-Flagge, wir wünschen euch auf diesem Wege ein gesegnetes Weihnachtsfest. Wir möchten uns bei allen Crewmitgliedern an Bord und an Land für die Arbeit des zurückliegenden Jahres bedanken und wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2019, wünschen euch Glück und vor allem Gesundheit. Außerdem geschrieben hat uns die Team- und Heilinger Lehr GmbH und sie wünscht allen Kapitänen, Offizieren und allen Besatzungsmitgliedern sowie allen Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr. Und wenn man schon nicht zusammen Weihnachten feiern kann, dann aber doch zumindest lieb aneinander denken oder vielleicht auch voneinander träumen. Dream a little dream von den Mamas und den Papas ursprünglich heute jetzt hier bei uns in der Version von Anneke Schoch und ihrem Trio. To whisper, I love you. Birds singing and sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. And just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Kapitän Oliver Meyer, wo sind Sie denn jetzt, Herr Meyer? Ja, also das Schiff befindet sich in den Gewässern von Tonga, östlich von Fidschi, und wir sind auf Forschungsreise. Was forschen Sie denn überhaupt mit der Sonne? Ja, dazu kann ich Ihnen direkt nicht für Professor Kopp geben. Ja, dann geben Sie mir doch mal einen Kopf, die wissenschaftliche Leiterin auf der Sonne. Was machen Sie da eigentlich in der Südsee, ist das ja? Was forschen Sie da? Also wir sind hier mit einer wissenschaftlichen Crew von 38 Personen an Bord, ganz gemischt, unterschiedliche Nationen, die hier mitwirken, Techniker, Wissenschaftler, Studenten. Und wir sind hier vor Ort, weil diese Gegend, die einmalig ist auf der Welt momentan, wo entsteht nämlich ein ganzer Peak an neuen Erdplatten, also im Grunde genommen entsteht hier ein neuer Kontinent. Und diese Ursprünge sind auf der Spur mit unterschiedlichen Mitteln gehen wir hier ran. Wir haben also eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen wissenschaftlichen Geräten. Wir haben eine Luftdrohne mit dabei, wir haben Ozeanbodenseismometer, die Erdbebenaktivitäten registrieren mit dabei. Wir können Proben nehmen vom Meeresboden, um zu sehen, wie der Meeresboden aufgebaut ist, welche Gesteine. Hier ist sehr, sehr viel Vulkanismus am Meeresboden. Wir messen aber auch die Temperatur des Meeresbodens. Und diese Informationen setzen wir dann zusammen, um zu verstehen, wie plattentektonisch hier ein neuer Kontinent entsteht. Ist das denn für Ihre Studentinnen und Studenten, die da vor Ort sind, und für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist das jetzt Heiligabend ein besonders trauriger Abend, weil Sie sagen, da wären wir eigentlich doch ganz gerne zu Hause? So spannend sich das ja anhört, was Sie da tun. Nein, für uns ist heute Heiligabend kein besonders trauriger Anlass, im Gegenteil. Obwohl natürlich für einige, gerade jüngere Kolleginnen und Kollegen und auch für viele Studenten das erste Mal, dass sie überhaupt auf See sind, und dann das über Weihnachten, heute Heiligabend. Und es ist aber so, dass unser Aufenthalt hier an Bord natürlich von unseren Forschungsarbeiten sehr stark geprägt ist. Wir freuen uns über die neuen Daten und über die neuen Erkenntnisse, die wir hier gewinnen können. Wir wollen gar nicht so viel Zeit an die Menschen zu Hause zu denken, weil es heute am Heiligabend ist. Wir haben also, nehmen das hier als Anlass, in der wir viele Leute an Bord mit 38 Mann wissenschaftlicher Crew und 50 Mann Schiffsbesatzung. Wir arbeiten im Schiffsbetrieb rund um die Uhr. Die Zeit, die wir hier auf der Sonne haben als Wissenschaftler und Forscher, ist einfach sehr, sehr wertvoll für uns. Aber traurig spielt das Ganze mit Sicherheit nicht vor. Nun können Sie aber die Liebsten zu Hause noch mal grüßen, denn die hören natürlich gerne zu, Herr Gruß an Bord, über die vielen, vielen Kilometer hinweg. Vielleicht haben Sie Lust, Ihnen eine kleine Botschaft zu senden aus der Südsee. Wir grüßen alle Familien zu Hause, alle Freunde, Freundinnen zu Hause, ganz, ganz herzlich hier von Bord des Deutschen Forschungsschiffes Sonne aus dem Westpazifik. Wir denken viel an die Familien zu Hause. Wir freuen uns auch auf ein Wiedersehen dann Ende Januar, wenn wir nach Deutschland zurückfliegen und dann um den Winter zu Hause wieder einzusteigen. Dann wünschen wir Ihnen noch gute Fahrt die nächsten Wochen, tolle Ergebnisse und vor allem auch ein schönes Weihnachtsfest. Ja, prima, wir bedanken uns. Soll ich Ihnen nochmal zurückgeben auf Herrn Meyer? Ja. Geben Sie mir doch mal ganz kurz den Herrn Meyer. Ja, ist schon wieder dran am Telefon. Sie sind ja wahrscheinlich auch schon häufiger Heiligabend nicht zu Hause gewesen. Für Sie ist das wahrscheinlich nichts Besonderes, jetzt an Heiligabend nicht zu Hause zu haben. Vielleicht wollen Sie ja auch nochmal Menschen grüßen, die Ihnen normalerweise nah wären um diese Zeit. Ja, also selbstverständlich meine Familien, Freunde, Angehörige und auch die Freunde der Sonne, die uns immer regelmäßig im Netz verfolgen, an und wünschen allen zu Hause geblieben und natürlich frohes Fest und guten Wunsch für ein neues Jahr 2019. Die Sonne von der Reederei Driese, das war Gruß an Bord aus dem Kulturspeicher hier im schönen, nicht mal weihnachtlich toll geschmückten Leer. Dank an den Bingo Maschenti Chor, an das Trio Anne Fleur Schoch, an Clemens Klusen und Ralf Klinsmann, an unsere Umwagentechniker Wolfgang Wackeldehner, an Veronika Brinkmann, an Daniel Kemper, an Live Sound und natürlich ganz besonderer Dank an die Stadt Leer, dass wir hier wieder zu Gast sein durften. Und ein ganz besonderer Dank heute Abend geht an unseren Redakteur Wolfgang Heinemann. Er hat Gruß an Bord 11 Jahre lang organisiert und es wird heute seine letzte Sendung sein, denn er geht in Pension. Ein großer Applaus nochmal. Mikrofon verabschieden sich Andreas Kuhns und Jessica Schlage und wir schalten um ins Gruß an Bergstudio nach Hamburg in die Roten Baumchaussee, wo Uke Bannigsen und David Langhammer nun Grüße auf die Meere schicken, die uns per E-Mail und Post erreicht haben. Bye. Gruß an Bord an Heiligabend 2018. Zu Gast in dieser Stunde bei Gruß an Bord ist unter anderem Ralf Bergel, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Reeder. Herr Nagel, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Bannix. Herr Nagel, wenn Sie auf das Jahr 2018 zurückschauen, eben als Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Reeder, war das aus Sicht der deutschen Reedereien eigentlich ein gutes Jahr? Es war auf jeden Fall ein Jahr mit ganz viel Dynamik und Bewegung und Veränderung. Wir verlieren zurzeit Schiffe vom Standort Deutschland aus verschiedenen Gründen, aber unsere Unternehmen stellen sich auf die neue Situation ein. Wir haben auch die Themen Digitalisierung zum Beispiel. Wir haben Erfolge bei der Sicherung des maritimen Know-hows, also des maritimen Expertenwissens, das der gesamte Standort braucht. Also es war wieder ein durchwachsenes Jahr. Aber an den Märkten verbessert sich die Situation Stück für Stück. Das heißt, Sie gucken ein bisschen optimistischer auf das kommende Jahr 2019? Bleibt uns am Ende nichts anderes übrig als Optimismus. Der Pessimismus führt einem nicht nach vorne. Was uns natürlich umtreibt, auch im Blick auf das nächste Jahr, ist die Entwicklung der NordLB. Denn unser Hauptthema, unsere Hauptschwierigkeiten kommen im Moment dadurch, dass die Banken aus verschiedenen Gründen die Schiffsfinanzierung abstoßen. Es war zunächst die HSH, jetzt die NordLB, davor war es die Commerzbank. Das heißt, es wird für unsere Unternehmen schwieriger, ihr Unternehmen, auch ihre Investitionen hier am Standort zu finanzieren. Das bereitet Sorge und vor allem der Abverkauf von Schiffen aus Deutschland heraus. Sie waren bei der Deutschen Marine, Sie haben da Ihre Bundeswehrzeit absolviert. Und die Verbindung, oder sagen wir mal die Verbundenheit, die bleibt dann immer? Also auf jeden Fall bei mir und den allermeisten Crewkameraden. Wir waren etwa 125 in der Crew 778. Wir haben jetzt 40-jähriges Crew-Jubiläum, das zeigt, wie die Zeit fliegt. Und haben immer noch einen guten Zusammenhalt in der Crew. Also auch diejenigen, die erheblich kürzer gedient haben als ursprünglich geplant, gehören weiter dazu. Viele meiner Crewkameraden sind ja noch aktiv als Offiziere bei der Deutschen Marine. Herr Nagel, wenn Sie überlegen, wie diese Verbindung dann weitergegangen ist, Sie haben ja mit vielen öffentlichen Ämtern, auch als Politiker, als Spitzenbeamter gearbeitet, Sie kennen die Situation von vielen Seiten. Guckt man da mit dieser ganzen Erfahrung auf die deutsche Seefahrt irgendwie drauf und denkt, Mensch, wir hatten schon mal so eine Krise in den 80er Jahren, in den 90ern war es schwierig. Gibt es ein bisschen Gelassenheit oder gibt es eher Wachsamkeit, was die Zukunft angeht? Also es ist eben nicht eine Krise, wie wir sie schon hatten. Wir haben alle in der Branche etwas lange gebraucht, weil der Krieg ist vorbei in 3-4 Jahren. Es ist aber ein tiefgreifender Strukturwandel. Es gibt Konsolidierung, heißt also Unternehmen schließen sich zusammen. Es verschwinden auch Unternehmen vom Markt, die eben wirtschaftlich nicht mehr durchhalten können. Es kommt das Thema Digitalisierung, eben schon erwähnt. Wir haben die großen Herausforderungen Klima- und Umweltschutz, denen wir uns gerne stellen, die am Ende aber alle auch Geld und Kraft kosten. Also insofern ist das ein tiefgreifender Strukturwandel, aber wenn man genauer hinguckt, verfügt der deutsche Standort von den Unternehmen her immer noch über viel Kreativität und durchaus auch noch Entscheidungsmöglichkeiten. Nicht mehr bei allen, aber doch bei vielen. Insofern sind wir zuversichtlich, denn eine Export- und Importnation wie wir als Deutschland ist gut beraten, eine Handelsflotte zu haben, zumindest etliche Schiffe zu haben, die von Deutschland aus und von deutschen Unternehmen gemanagt werden. Wir merken das bei Gruß an Bord auch in jedem Jahr wieder, dass eben diese Verbindung der Reederei zu ihren Crews und zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz stark ist. Das merken wir daran, dass sie auch immer in dieser Stunde ganz viele Mails und ganz viele Briefe schicken. Viele machen sich dennoch auch immer, auch in der Sendung Gruß an Bord, immer Sorgen um den deutschen Seemann. Sie auch? Ja, grundsätzlich. Ihnen weitergehen. Ja, grundsätzlich. Ja, deshalb hat es ja in einer, wenn man so viel, konzertierten Aktion zwischen Bundestag, Bundesregierung und uns, gibt es Anstrengungen, in denen zum einen staatliches Geld für die Beschäftigung deutscher Seeleute zur Verfügung gestellt wird, so wie das im Übrigen in den Niederlanden, Dänemark auch passiert. Und wir als Verband Deutscher Reeder haben die Stiftung Schifffahrtsstandort Deutschland gegründet. fußt auf einer gesetzlichen Regelung, die sagt, wenn jemand eine Ausflaggastgenehmigung will, also wenn er nicht die deutsche, sondern eine andere der Qualitätsflaggen führen will, die aber eben keine deutsche ist, dann muss er entweder zeigen, dass er ausbildet in einem gewissen Umfang. Wenn er das nicht tut, zahlt er einen Ablösebetrag. Und das ergibt zwischen 16 und 20 Millionen Euro pro Jahr, die dann wiederum von der Stiftung an die ausgereicht werden, die insbesondere Absolventen der Fachhochschulen, also die ihr Patent haben, wie es früher hieß, und die Fahrenszeit brauchen, um das Patent am Ende auch marktwerthaltig zu machen. Und insofern ist es uns gelungen, obwohl die deutsche Handelsflotte mittlerweile um 1500 Schiffe geschrumpft ist, was nur so ein Haltepunkt bei 6000 deutschen Seeleuten an Bord von Schiffen haben. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass natürlich unsere Unternehmer viel in die Ausbildung zum Beispiel philippinischer Seeleute investieren, indem auf den Philippinen entsprechende Akademien da sind, in die unsere Unternehmen viel investieren. Also insofern, der deutsche Seemann ist vor allem wichtig, weil er Standortbindung hier hat. Und deshalb ist das keine Förderung der Reederei, was da passiert, sondern es ist eine Standortförderung. Denn das nautische und technische Know-how, das braucht der Zoll, das braucht die Wasserpolizei und viele andere mehr. Ja, die Reedereien vor allem eben auch. Die Reedereien natürlich auch, klar. Aber wir bilden eben auch viel für Flusswesen zum Beispiel aus. Herr Nagel, wie feiern Sie Weihnachten? Ganz klassisch mit der Familie, die jetzt in Lübeck, da wohnen wir mittlerweile, relativ klein ist. Meine Familie ist groß, die meiner Frau ist kleiner, aber meine Familie ist eben, sie sagt mir, ich komme aus Karlsruhe, da lebt meine Familie, meine Brüder, meine Mutter noch. Also jetzt eine kleine Runde, aber klassisch mit Gottesdienst. Unsere sechsjährige Tochter singt unheimlich gerne und wir werden, soweit wir das mögen, meine Frau und ich, sie ein bisschen Klavier, ich werde mit der Tröte ein bisschen pusten und die Kleine wird dazu singen. Ja, Weihnachten in der Familie. Frau Nagel, ich möchte Sie natürlich noch fragen, wen Sie grüßen möchten. Die Sendung heißt Gruß an Bord. Wen möchten Sie heute Abend grüßen? Also ich möchte sehr gerne die vielen, in die Zehntausende gehenden Seeleute grüßen, die auf Schiffen in deutschem Eigentum oder im deutschen Management ihren Dienst tun. Und zwar, auch wenn Weihnachten ist, unabhängig davon, ob sie christlichen Glaubens sind, ob sie keinen Glauben haben, ob sie muslimischen Glaubens sind oder buddhistischen Glaubens. Denn eins ist mir an diesem Weihnachtsabend ganz besonders wichtig. Wir haben riesige Schiffe, wir haben gigantische Mengen an Waren, Sie haben es eben beschrieben. Wir haben in den Häfen gigantische Kräne, also unheimlich viel Technik. Eine Riesenmaschinerie, die da läuft und der Mensch erscheint von der Größe her da also eigentlich schon fast wie Zwerge, aber er ist am Ende das, was das Eigentliche ausmacht an der Seefahrt, auch am Hafengeschäft. Und insofern wünsche ich allen Seeleuten, insbesondere denen auf deutschen Schiffen, gute Zeit an Bord und vor allem dieses zu sich kommen, dieses Menschsein zu spüren und auch gemeinsam an Bord feiern zu können, trotz Trennung von der Familie. Das war Ralf Nagel, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Reeder, zu Gast bei Gruß an Bord in diesem Jahr, im Jahr 2018. Herzlichen Dank. Besonderen Gruß, den überbringen wir persönlich an einen jungen Mann, der gerade auf einem Schiff unterwegs ist, nämlich Jakob Hirsch. Hallo, hier spricht Jakob Hirsch. Ja, und hier ist der Norddeutsche Rundfunk. Oke Bandixen. Hallo Jakob. Ich bin der vermittelt. Hier im Studio sitzt noch jemand ganz anderes, der mit dir reden will und der dir ein paar persönliche Grüße überreichen möchte. Moin, ihr lieben Jung. Moin Jakob. Ich bin er. Hallo, Papa. Alles gut? Ja, alles klar. Mensch, ich habe nicht gehört, dich jetzt hier zu hören. Ja, ich dachte, ich fahre mal nach Hamburg. Ich will telefonieren mal ein bisschen. Wir sind ja gerade im Holland. In Schleswig. Hallo, ja, ich bin hier im Holland. Schleswig, genau. Hafen der Burg in England. Davon kamen wir aus der Karibik, also vom Italischen Republik. Haben zehntägige Lümerfahrt und ja, da hatten wir relativ bewegte See, also das war noch einigen Tagen gar nicht mehr so lustig. Jakob, ich muss noch mal nachfragen. Jetzt an Bord zu sein und nicht zu Hause ist ein bisschen komisch, oder wie ist das? Ja, selbstverständlich. Ist das ein bisschen eine ungewohnte Situation auf jeden Fall. Und da liegt das sofort, denke ich, dass wir zu Weihnachten auch ein bisschen schön machen wollen. Ich glaube, das wird ein ganz besonderes Weihnachten. Unsere herzlichen Grüße hier aus Hamburg. Unsere herzlichen Grüße von Gruß an Bord, von uns, von allen, von NDR Info. Und das letzte Wort kriegt natürlich nochmal Ihr Vater Thomas Tesch, der hier bei uns im Studio ist. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich soll dich natürlich auch noch ganz, ganz herzlich von allen grüßen. Ich habe mit Johanna und mit Maria das Jahr im dritten Advent verlebt und von denen mit Christopher und Juli natürlich zusammen. Von Oma und Opa, natürlich auch von Kirsten und Wolf war letztes, da haben mich da zu meiner Zweitjahr in Kavi eingeladen, von denen soll ich die ganzen herzlich grüßen, der hat ja einen neuen Hund und alles mögliche. Wir sehen uns ja demnächst im Stadion, mein Lieber. Wir hören mal wieder zusammen, Herz von St. Pauli. Auf jeden Fall. Ja, da freue ich mich drauf. Willkommen aus dem Gruß an Bord Studio mit weiteren Gästen und vielen Grüßen an die Seeleute. Peter Niggenaber wünscht der Besatzung der Isle of the Wind ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr. Er hofft, dass sein Weihnachtsvideo angekommen ist. Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Man sieht sich auf dem Hamburger Hafengeburtstag im nächsten Jahr. Auch Wiebke und Tammo Mund grüßen die Isle of the Wind. Die Grüße gehen insbesondere an den Smoothie Frank Anders aus Flensburg. Wir hoffen, die Atlantiküberquerung verläuft planmäßig und wünschen stets eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Bis bald, heißt es in der Mail an die Gruß an Bord Redaktion. Ein Brief hat uns aus Emden erreicht, mit Grüßen an Wilko Musters. Lieber Wilko, wir wünschen dir und der Crew an Bord der Bremer Johanna, mit der ihr gerade im Mittelmeer unterwegs seid, ein friedliches und ruhiges Weihnachtsfest. Lasst es euch heute Abend richtig gut gehen. Wir haben dich lieb und freuen uns auf das Wiedersehen. Deine Freundin Ines, deine Eltern Jakobus und Raffaela und dein Bruder Janis mit Jana. Bernd Seiser aus Ottenau grüßt seine Freundinnen und Freunde, die in diesem Jahr Heiligabend nicht in der Heimat, sondern auf hoher See verbringen. Er hofft, dass sie alle einen guten Kurzwellenempfang haben. Bernd Seiser dankt auch dem NDR dafür, dass der Sender für heute Abend wieder Kurzwellenfrequenzen angemietet hat. Weitere Grüße gehen an alle Ehrenmitglieder, Mitglieder und Freunde des Radio Taiwan International Hörerclubs Ottenau sowie an die deutschsprachigen Redaktionen der internationalen Kurzwellenprogramme. Der Berufsverband Frauen zu See grüßt alle seefahrenden Frauen, die die Weihnachtstage an Bord verbringen. Wörtlich schreibt der Verband, wir wünschen euch gute Fahrt auf allen Meeren und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Die Familie Witkowski grüßt ihren Sohn Christoph, der als erster Offizier auf dem Schwergutfrachter Trina von Shanghai nach Trondheim unterwegs ist. Lieber Christoph, auch in diesem Jahr bist du zu Weihnachten und zum Jahreswechsel wieder auf den Weltmeeren. Wir wünschen dir und deiner Crew ein frohes Weihnachtsfest an Bord und auch im Jahr 2019 allzeit gute Fahrt. Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen. Herzliche Weihnachtsgrüße aus Agathenburg senden dir deine Eltern Mareike, Olsen, Moje und Johanna. Jutta Günther grüßt ihre Kollegen von Crew 2 auf dem großen Schiff Weser, die dieses Jahr über Weihnachten dran sind und draußen vor der Wesermündung für alle einkommenden und ausgehenden Schiffe die Stellung halten. Und nun ein Gruß an die Nautikerin Wiebke Oppen, über Weihnachten auf dem Vermessungsschiff DNEP unterwegs. Sie haben das mächtige Meer unterm Bauch und über sich Wolken und Sterne. Sie lassen sich fern vom himmlischen Hauch mit Fernblick in die Ferne. So beginnt das Gedicht Segelschiffe von Joachim Ringelnatz. Mit diesen Worten grüßen wir dich, Wiebke, und deine Kolleginnen und Kollegen an Bord der DNEP. Der hellste Stern im Sternbild Span, wo wir leuchten, auch wenn das Sommerdreieck zurzeit in euren Gewässern nicht sichtbar ist. Absender sind Flo und Biene aus Bremen. Eine Mail erreicht uns aus Oberbayern. Monika Magern aus Neufahren schreibt, Ich sende meine Weihnachtsgrüße an alle Seeleute, die fernab der Heimat ohne ihre Familien feiern müssen. Vor allem an die Crew der Polynesia, die zwischen den USA und dem Südpazifik strandet. Insbesondere an unseren Sohn Cordelian, der als Oberbayer, seit 2017 aber Leraner wurde, vor etlichen Jahren seine Liebe zur Seefahrt und den Schiffsmotoren entdeckt hat und seit August wieder unterwegs ist. Corbinian, wir freuen uns darauf, dich im Februar wiederzusehen. Möge Gott euch alle segnen und wohlbehalten zum ersehnten Hafen bringen. Deine Mann. Auch aus dem Nordschwarzwald erreicht uns eine Mail. Christian, Erika und Sarah Zerbin grüßen den dritten technischen Offizier des Forschungsschiffs Marina S. Merian, Sebastian Zerbin. Das Schiff ist unterwegs nach Chile. Herzliche Grüße von daheim, von deinen Eltern, Sarah und der Oma aus Egenhausen, aber auch von den Ölzener. Dir, lieber Sebastian, und der ganzen Besatzung der Maria S. Merian, gute Fahrt und ein gesegnetes Weihnachtsfest unter tropischer Sonne. Kommt gut wieder heim. Frank und Kerstin Jeserich wohnen in Thüringen. Sie schreiben, dass es schon vor der Wiedervereinigung am Heiligen Abend Tradition war, Gruß an Bord über Norddeichradio zu hören, obwohl damals niemand aus der Familie zur See fuhr. Sie haben immer mitgefühlt, gelacht und manchmal auch geweint. Dieses Jahr nun verbringen gleich zwei liebe Menschen aus der Familie Jeserich Weihnachten an Bord auf hoher See. Der Sohn Steve, der im August sein Nautikstudium beendet hat, wird heute, am Heiligen Abend, auf dem Weg von Fremantle Perth nach Port Louis unterwegs sein, auf der AIDA Aura. Und seine Partnerin, Caroline Haugrund, ist an Bord der Kyoto Express. Lieber Steve, liebe Caro, es ist wahrscheinlich ein ganz großes Glück, wenn ihr an Bord diese Sendung empfangt. Auch wenn die Chance klein ist, so sollt ihr wissen, wir alle hier denken gerade in diesen Stunden besonders fest an euch und sind euch in unseren Herzen nah. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein paar ruhige, besinnliche und festliche Stunden. Passt gut auf euch auf und kommt gesund wieder nach Hause. Und natürlich grüßen wir alle Crewmitglieder an Bord und wünschen auch Ihnen frohe Weihnachten. Von Herzen, Papa Frank und Mama Cars sowie die ganze Familie. Und nun ein Gruß auf Englisch von der Reederei Seabourn Ship Management. We cordially thank all our seafarers for their strong commitment and great work day by day far away from their homes and families. We wish all our colleagues on board and all seafarers in the world a Merry Christmas, a very happy and peaceful New Year, and always a safe return home. Geschrieben hatte uns Marion van der Dijk. Erreicht haben uns Grüße an Kapitänleutnant Kalinski auf der Fregatte Augsburg. Charlotte schreibt an ihren kleinen Bruder. Lieber Jascha, dein großer Bruder samt Familie denkt heute ganz besonders an dich und wünscht dir ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Wir hoffen, dass dir die Zeit nicht zu lange wird und du bald wohlbehalten wieder nach Hause kommst. Justus, Friederike und Charlotte vermissen dich ganz besonders und freuen sich sehr darauf, dich bald wiederzusehen. Ich hoffe, dass dir das Herz nicht zu schwer wird und du trotz allem eine schöne Bordweihnacht hast. Über deine Grüße im Vorwege haben wir uns sehr gefreut. Außerdem möchten wir einen herzlichen Weihnachtsgruß und ein großes Dankeschön an die gesamte Besatzung der Fregatte Augsburg senden, die im Mittelmeer ihren Dienst für Deutschland verdient. Herzlich, Kolja und Annika mit Justus, Friederike und Charlotte. Geschrieben hat uns auch Dennis Moosbacher aus Lippberg im Odenwald. Er grüßt Ivo Ladarevich an Bord der AIDA Ma auf dem Weg von Lanzarote nach Malaga. Er wünscht ihm ein schönes Weihnachtsfest und baldige Heimkehr. Familie Vogler aus Hamburg grüßt den Sohn bzw. Bruder Veit. Er fährt als zweiter nautischer Offizier auf dem Containerschiff New York Express im Nordpazifikdienst zwischen Asien und Nordamerika. Lieber Veit, wir wünschen dir, deinem Kapitän und deiner Besatzung ein frohes Weihnachtsfest im fernen Asien und ein gutes und gesundes neues Jahr. Wir denken an dich und freuen uns schon sehr auf deine Heimkehr im März 2019. Alles Liebe von Mom, Paps und Bruder Finn. Katharina de Arnal grüßt ihren Christian. Lieber Christian, wir wünschen dir eine seemannische Weihnacht, leckeres Essen und eine nette Runde mit den Kollegen an Bord. Wir freuen uns auf Silvester. Deine beiden Mamsels aus Berlin. Christian Schneider aus Mörs schreibt, dass Gruß an Bord seit frühester Jugend zu Weihnachten gehört wie Würstchen und Kartoffelsalat. Er ist Eisenbahner und möchte heute Abend seine Kollegen an Bord der Fährschiffe zwischen Rugby und Puttgarden grüßen. Die Züge EC32 und EC37 fahren erst am Heiligabend zwischen Hamburg und Kopenhagen auf der Fähren der Scandlines-Linie. Christian Schneider wünscht seinen Kolleginnen und Kollegen frohe Weihnachten, eine gute Fahrt und eine sichere Heimkehr. Paul Kraus grüßt das Segelschiff Anita auf dem Weg von Marseille nach Havanna, Kuba. An Bord sind Mutja Hans, der Schiffszimmermann Uli und der Kapitän Jakob. Die drei, schreibt Paul Kraus, werden die Sendung über die Kurzwelle hören. Ihnen ein frohes und hoffentlich ruhiges Weihnachtsfest auf See. Und nun ein Gruß an den Oberstaatsgefreiten Robert Strecker an Bord des Einsatzgruppenversorgers Bonn, zurzeit im Mittelmeer. Lieber Robert, liebe Weihnachtsgrüße von zu Hause wünschen dir von Herzen deine Eltern Steffi und Frank, deine Schwester Sandra, Oma und Opa sowie deine Jenny. Dir und der gesamten Besatzung der Bonn ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest. Wir denken an dich. Viele liebe Grüße aus Norbis in Eichsfeld. Familie Strecker hat auch einen Musikwunsch, dem wir sehr gerne nachkommen. St. Niklas war ein Seemann von Freddy Quinn. Als Gold der Maskennacht, viel rundes Herzen brachten, ich sah den Feuermann, da wusste ich, dass ich Weihnachten zu Hause einkommen kann. St. Niklas war erreicht uns ein Gruß von der Familie Klibowski an zwei Seemänner auf der Santa Catharina von Hamburg Süd. An Gerd Harm Ulferts aus Wasingsfeen in Ostfriesland und Paul Putke aus Wolfsburg. In dem Brief heißt es: In Gedanken sind wir heute Abend bei euch. Wir hoffen, dass ihr in der Messe zusammensitzt und diese Sendung hört. Der gesamten Besatzung ein gesegnetes und ruhiges Weihnachtsfest auf der Fahrt von Hongkong nach Durban in Südafrika und einen glücklichen Übergang in das Jahr 2019. Lieber Gerd Harm, wir freuen uns schon jetzt auf eure Rückkehr im Februar. Christel, Peter, Tino, Kerstin und Tanne aus Bunde. Und nun noch eine Mail, die uns gerade eben erreicht. Gerhard und Karin aus Lübeck-Gotland grüßen Sebastian und Simone auf dem Containerschiff Santa Rosa, das sich auf dem Weg von Durban nach Port Elizabeth an der afrikanischen Küste befindet. Und auch die Groß-an-Bord-Redaktion schickt einen Gruß hinaus in den Pazifik, nach Fidschi. Von dort erreicht uns eine Mail von der Segeljacht Gegenwind. An Bord sind Ascha Reich und Helge Assmann aus Oldenburg und Kiel. Die beiden sind schon mehr als 4 Jahre unterwegs auf Weltumsegelung. und Sie hören gern unsere Sendung zwischen Hamburg und Haiti, wenn immer Sie Internetverbindung haben. Und das freut uns natürlich sehr. Wir wünschen den beiden immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel und natürlich auch frohe Weihnachten in der Südsee. Und zum Schluss verabschieden sich Birgit Langhammer und Uke Bandixen aus dem Studio von NDR Info. Die gesamte Gruß an Bord-Redaktion des Norddeutschen Rundfunks grüßt auch noch einmal alle Seeleute an diesem Heiligabend. Ihnen allen, wo immer Sie uns zugehört haben, eine gute Fahrt und eine glückliche Heimkehr. Frohe Weihnachten. Thank you.